Kranke Macht. Alle gieren nach Macht und marschieren in die Schlacht. Versteckt hinter Fahnen, expandieren über Nacht. Die Egos werden groß, suggerieren viel Kraft. Doch die Ausgrenzung hat noch nie Frieden gebracht. Alle auf der Suche nach Identität. Grenzen ein, Grenzen aus, wo es nur irgendwie geht. Wie ein Virus im Leben infiziert dieser Hass und scheint nie mehr zu gehen. Wenn Angst und Hass herrschen, wird Faschismus Gewinner. Anstatt draus zu lernen, wird es immer nur schlimmer. Doch ich kämpf dagegen, nichts kann mich hindern. Antifaschist, Fremmer, baut eine Mauer um jeden Patriot. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf den er steht. Baut eine Mauer um jeden Patriot. Und auch der soll einsam seine Fahne wählen. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf dem er steht. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Und auch der soll einsam seine Fahne wählen. Baut eine Mauer um jeden Patrioten. Lasst ihn stolz sein auf den Fleck, auf dem er steht. Baut eine Mauer um jeden Patriot, und auch der soll einsam seine Fahne Ein schöner sonniger Morgen hier im Zentrum von Barcelona. Die Temperaturen so um die 17, 18 Grad schon am Vormittag. Sonniger Vormittag und heute wird ein Tag der Demonstrationen sein hier in Barcelona. Es werden die Rentner auftreten. Das Bündnis der alten Menschen wird für menschenwürdige Renten auf die Straße gehen. Und am Nachmittag werden auch wieder die Independentistas lautstark und zahlreich protestieren. Und wir werden heute 2 Stunden über das aktuelle Geschehen berichten, über Kunst, Kultur, Politik und Geschichte. Sitting there among the colored clouds. You live in Rainbow Land. You live in Rainbow Land. And everyone is lucky here. Everyone is lucky here. Gypsy replied, I like to know all about things like that happen in the world. But nobody will tell nobody me. Tells me. No one seems to no know. One seems to the caliph said, don't worry. I think I can help you. I think I can help you.

nun um Namur. Dazwischen Fatima, wir selber auf der Spur. Bis demnächst, inshallah. Saludamos a nuestras cuatas y cuates oyentes de este programa, Niemandsland, en Contrabanda FM, una de las radios más chidas de toda Barcelona, porque es una radio libre. Y recuerda, eres lo que oyes. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 68. Teil. Bomben über Barcelona. No pasarán. Pasaremos. Es geschah vor 80 Jahren. Es geschah im Jahr 1938. Das dreitägige Bombardement am 16., 17. und 18. März sollte Barcelona zu Boden werfen. Aber gerade in diesen Tagen erwies Barcelona seine Standhaftigkeit. Ehe die Sirenen anschlugen, waren die Flieger über der Stadt, ließen ihre Bombenlast fallen und verschwanden, bevor die Flakbatterien antworten konnten. Die dreimotorigen Junkers kamen in 8000 Meter Höhe von der Seeseite her. Weit vor der Küste stellten sie die Motoren ab und ließen sich im Gleitflug über die Stadt tragen. Kein Geräusch verriet sie. Erst als die Bomben explodierten, sah man sie, während sie wieder nach Osten abzogen. 3 Tage, alle Stunde, alle halbe Stunde, sie kamen zu wenigen, zu dritt, höchstens zu sechst, aber desto öfter. Sie zielten hauptsächlich auf die dicht bevölkerten Arbeiterviertel, in denen kein ausreichender Luftschutz möglich war. Es kam ihnen nicht darauf an, strategische Ziele zu treffen. Dazu hätten sie herunterstoßen und sich Gefahren aussetzen müssen. Das war nicht ihr Auftrag. Ihr Auftrag hieß Massenmord der Bevölkerung. In der bald 2-jährigen Kriegserfahrung hatten auch die Fabrikanten der Bomben gelernt. Die 1936er Marken von Madrid und Guernica, die BWS 377, die DLG 336 und 450, die A161, die 4969 BDF, alles 50-Kilo-Bomben und besonders die schweren 13 DLK und 14 RSK hatten zwar ihre hervorragende Durchschlagskraft bewiesen, aber es gab bei diesen massiven Bomben mit elektrischer Zündung zu viele Blindgänger. Außerdem kostete ihre Herstellung zu viel Eisen. Im Land des Gottes, der Eisen wachsen ließ, war unter der Hitlerknechtschaft das Eisen knapp geworden. Hingegen war der Chemietrust, die IG Farbenwerke, zum größten Industrieunternehmen des Landes aufgestiegen. Und nach den Vereinigten Stahlwerken, Krupp, Mannesmann, der Dresdner Bank, den Rheinischen Stahlwerken, hatten in den Jahren 1936-38 die Junkers Flugzeug- und Motorenwerke mit 130 Millionen Mark Aktienkapital den 7. Platz in der konzernierten deutschen Kriegswirtschaft erobert. Explosivstoffe und Flugzeuge bringen die höchsten Profite. Die neuen Bomben waren dünnwandig, aber ihre Explosivkraft war vervielfacht. Sie platzten beim Aufschlag. Sie rissen weniger tiefe Löcher ins Pflaster, aber sie rissen auf 100 Meter Entfernung die Menschen in Stücke. Sie schlugen nicht so leicht in die Keller durch, aber sie zertrümmerten das Innere eines siebenstöckigen Hauses, in dem 20 Familien wohnten. Sie schleuderten einen Wagen mit drei Insassen von der Straße in den zweiten Stock eines Wohnhauses. Sie töteten Menschen oft allein durch die Wucht, mit der sie sie umwarfen. Eine Bombe, die am 17. März einen Metrozugang traf, in dem sich die Flüchtenden drängten, tötete allein über 100 Menschen. Die bisher geschaffenen Unterstände in Barcelona reichten noch nicht einmal für die Hälfte der Einwohnerschaft aus. In den Massenwohnvierteln gab es kaum Keller. Die Notunterstände, die in den engen Höfen und Seitenstraßen von den Verzweifelten in der Hast gegraben wurden, wurden oft zu Gräbern. Ströme obdachloser Menschen zogen vor die Stadt auf den Berg Montjuïc. Über dem ungeschützten Berg stießen die leichteren Bomber auf wenige hundert Meter herunter. Im Freien war die Explosivwirkung der neuen Bomben noch schrecklicher als in der Stadt. Die Splitter sprengten flach über den Boden. Die, die sich auf den Boden warfen, blieben liegen im Blut. Vor der Rückkehr warfen die Flieger den Rest ihrer Bomben über den Sanatorien und Kinderheimen ab, die auf dem Berg liegen. Zwei Theater und 11 Kinosäle wurden in Ruinen verwandelt. In der Staatsoper gastiert eine französische Truppe. Bernadette Delpré von der Pariser Oper singt Manon. Die Detonationen überdröhnen die zarte Musik. Der Saal wird verdunkelt. Die Sänger bleiben auf der Bühne. Das Orchester spielt die Marseillaise. Der Saal und das Ensemble singen gemeinsam die französische Freiheitshymne. Es folgt das spanische Nationallied. Eine Stunde lang, während die Bomben ringsum einschlagen, singen die 3000 im Dunkeln Volkslieder und Kampflieder. Dann geht die Vorstellung weiter. Zwischen den Bomben fällt 3 Tage lang ein Regen von Flugblättern. Wir werden euch alle 3 Stunden bombardieren, bis ihr euch ergebt. Ergebt euch oder wir vernichten euch alle. Gezeichnet Generalissimo Franco. Franco spricht nicht mehr davon, dass es Unschuldige gibt. Er will sie alle vernichten. Aber sie ergeben sich nicht. Sie wissen, sich ergeben hieße, sich selbst verraten, hieße, sich selbst vernichten. Aber dieses unmenschliche, mörderische Bombardement hat das Stadtbild gründlich verändert. Nicht nur durch die zertrümmerten Häuser. Das Gesicht der Stadt ist verändert. Es ist gesammelter und kampfentschlossener geworden. In den breiten Ramblas, herrlichen Promenaden, sind von Baum zu Baum Transparente gezogen, die Männer auffordernd, sich freiwillig zu melden. Und in Scharen melden sich die Freiwilligen, um an die Front zu ziehen, diesen Mörderfaschismus zu schlagen, damit er ihnen nicht weiter die Frauen und Kinder morden kann. In den Trümmern eines Hauses arbeitet ein Arbeiter mit an der Bergung der Leichen seiner gesamten Familie. Die Trümmer haben unter sich seine Mutter, seine Frau und seine Kinder begraben. Mit finsterem, entschlossenem Gesicht arbeitet er, und als er den letzten Toten herausgeholt hat, sagt er zu den anderen Helfern: Jetzt gehe ich an die Front. Kämpfen gegen die Mörder. In allen Betrieben sammeln sich die Männer, um geschlossen von ihren Arbeitsplätzen aus auf Lastwagen zur Front zu fahren. Sie werden begleitet von ihren Frauen, ihren Kindern. Aus einem kleinen Beutel hat jeder seine Decke umgeschnallt, sonst trägt er seine Arbeitskluft. Auto um Auto rollt heraus aus Barcelona, Richtung Tarragona, Tortosa, dort, wo gegen die Faschisten gekämpft wird. Es ist Franco nicht gelungen, das spanische Volk mutlos zu machen, wohl aber kampfentschlossener denn je, diesen Mörderfaschismus zu vernichten. Als die Griechen vor 3000 Jahren bei den Thermopylen der Invasion der Perser entgegentraten, erklärte der Führer des Perserheeres: Ergebt euch, unsere Pfeile werden den Himmel verdunkeln. Die Griechen antworteten: So werden wir im Dunkeln kämpfen. Seit 2 Jahren verdunkeln die deutschen und italienischen Flugzeuge den spanischen Himmel. Und allabendlich mit Sonnenuntergang versinken die spanischen Dörfer in bleierne Finsternis. Das spanische Volk kämpft im Dunkeln, aber es ergibt sich nicht. In den Märztagen 1938 wurden in Barcelona fast 1000 Menschen getötet, über 3000 verwundet. In der folgenden Zeit haben die Bombardements nicht nachgelassen. Sie haben vielmehr zugenommen an Zahl und Gewalt. In den Luftbombardements fanden bis August 1938 mehr als 15.000 Kinder, mehr als 3.000 Frauen, im Ganzen mehr als 100.000 Menschen den Tod. Ihr Verbrechen war, dass sie, wie der Generalissimus Franco vor 2 Jahren erklärte, unschuldig waren. Sie hörten: Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. 68. Teil. Bomben über Barcelona. Eine Niemandsland-Produktion 2018. Literaturhinweis: Michel Alpert. Aguas Peligrosas. Nueva Historia Internacional de la Guerra Civil Española. Erschienen in Madrid 1998. Dann empfehle ich das Buch von Paul Preston, Franco, Caudillo de España. Erschienen, die übersetzte Fassung, in Barcelona bei Grijalbo 1994. Und ebenfalls lesenswert Hugh Thomas, La Guerra Civil Española, Barcelona 1985. Ebenfalls im Verlag Grijalbo erschienen. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás mi corazón en un barquito. Me verás cruzar el puente en un barquito. Venga, váyase de aquí, señora. ¿Qué gritas? ¿Qué gritas? Ya sabes mi paradero. Quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Los moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar. Mientras quede un miliciano, los moros no pasarán. Mientras quede un miliciano, los moros no pasarán. También la pasarela, aunque me tiren el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Tenemos cabeza dura se han hundido las banderas italianas. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. Per als oients de Niemann's Land, una abraçada forta des del carrer Canuda un diumenge a la tarda. La herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Calla, no remuevas la herida, llora siempre en silencio. No levantes rencores, que este pueblo es tan pequeño. Eran otros tiempos. Todos le llamaban justo, justo, de nombre y de acción, el mayor de cinco hermanos, elegante, el más prudente de un pueblito de la Sierra del Segura, sastre y leñador de profesión. Se hablaba con la ascensión, morenita, la de Amalio, de los pocos que leía y estudiaba por las noches en los tres meses de invierno. Él cantaba por las calles, siempre alegre, una canción. Al final del 38 son llamados a la guerra, la generación más joven, la quinta del biberón, se subieron al camión como si fuera una fiesta, pero él fue el único que no volvió. Y ahora yo caricias, la alegría de un segundo. Llega una carta de vuelta, otra de su compañero. Fue una bala, nos leía el diario. Me quedé con su cuchara, la guerrera y el mechero. La madre ya nos baja gritando por la cuesta. Canallas, me lo habéis matado. Sin una flor, sin un adiós, la única tumba, la de su corazón. Pero ahora yo Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Als ich heute Morgen über die Plaza Sant Jaume ging, hier im Zentrum von Barcelona, wo, wenn man von der Via Laietana herkommt, links das Rathaus ist und rechts der Palast der Generalitat, da ist in der Mitte auf dem Platz eine große Stelltafel aufgebaut, die erinnert an ein fürchterliches Ereignis, das sich vor 80 Jahren hier über Barcelona und in Barcelona ereignete. Die Bombardierungen der Stadt durch die faschistische Luftwaffe vor 80 Jahren am 16., 17. und 18. März. 1938. Der Stadtrat von Barcelona gedenkt dieses Ereignisses mit einer Lichtinstallation, die gestern Abend stattfand, heute Abend noch einmal wiederholt wird und morgen Abend dann ausklingen wird. 3 Tage Lichtinstallation zur Erinnerung an die Bombardierungen der Zivilbevölkerung von Barcelona. Es handelt sich um eine audiovisuelle Installation. Es wird ein gigantischer Baum an die Rathausfassade projiziert, der L'Arbre de la Memoria, der Baum der Erinnerung oder der Baum des Gedächtnisses auch. Und auch vielleicht sogar noch der Baum des Gedenkens. Jeden Abend von 20.15 Uhr bis 22 Uhr, heute und morgen, Samstag und Sonntag, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr wird dieser Baum zu sehen sein. Und es werden Lichtstrahlen in den Himmel über Barcelona projiziert.

Lieber Mitbürger oder liebe Mitbürgerin, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Ihre Rente um 0,2% irgendwas gestiegen ist. Das ist aber 0,25, richtig. Das ist aber dann ein Realkaufkraftverlust, weil die Inflation beträgt zwischen 2 und 3%. Also könnte sie auch sagen, Edge, wir haben Ihnen wieder bis zu 3% von Ihrer Rente geklaut. Und das geht seit Jahren so, Werner, nicht wahr? Hier und ja, jetzt neuerdings auch in Frankreich. In Frankreich passiert die gleiche Geschichte. Da war vorgestern überall in vielen französischen Städten Demonstrationen, auch von Rentnern. Dort haben sie sich eine Variante ausgedacht. Also hier sind es die bekannten 0,25% Erhöhung jedes Jahr. Ja? Und dort haben wir ja den neoliberalen Macron. Der macht es ganz anders. Der erhöht jetzt einfach die Steuern für die Rentnerinnen und Rentner, die mehr als 1280 Euro im Monat bekommen. Das sind immerhin schlappe 60% von der gesamten Rentnerschaft. Ja? Also die sollen jetzt in Zukunft mehr Steuern zahlen. Und da war er jetzt, also hat er vorher noch eine Tour gemacht, dann hat ihn in Tour eine Gruppe von Rentnerinnen und Rentnern erwartet. Sie wollen unsere Renten kürzen, wurde ihm da vorgeworfen. Und wie reagiert er? Stimmt nicht. Ja, und wollte sich dann auf diese Feinheiten da einlassen, wo das alles nicht so ist, wie es ist. Bringt dann solche Sachen, Argumente in Anführungszeichen, die wir von hier auch sehr gut kennen. Ne? Also das ist ja so, wenn wir Ihnen jetzt mehr Steuern abziehen für Ihre hohen Renten, hoch wiederum in Anführungszeichen, dann gibt es ja mehr Kaufkraft für die Aktiven und die dann kann die Beschäftigung im ganzen Land gefördert werden. Und dann die Erwerbstätigen, die jetzt noch Arbeit haben, die werden dann eure Renten finanzieren können. Ja? Und und dann hat er noch die Frechheit zu sagen, die im Ruhestand sind, die haben ja mit einer Durchschnittsrente von 1280 Euro, sind die ja besser dann als die Lohnempfänger. Ja? Also, oder auch, dass natürlich bei diesen Betrachtungen und Kalkülen kein Unterschied gemacht wird, zählt dann einfach diese 1280 Euro, das ist die Grenze. Und kein Unterschied, ob du jetzt damit eine Miete bezahlen musst oder selber eine Eigentumswohnung hast. Also so sieht es in Frankreich aus. Und mit dem gleichen Problem jetzt hier in Spanien gibt es also jetzt heute in ganz Spanien Dutzende von Demonstrationen. Ja, ich habe hier die Zahl, in 100 Städten, in über 100 Städten wird es Demos- und Protestveranstaltungen geben. In Madrid wird es sogar 2 Demonstrationen geben, jetzt heute Vormittag um 11 und am Nachmittag um 18 Uhr nochmal. Also hoffen wir, dass die Rentnerinnen und Rentner noch so rüstig sind, dass sie auf beide hingehen können. Und auch die Gewerkschaften haben aufgerufen, Comisiones Obreras und UGT, zwar nicht als erste aufgerufen, aber immerhin. Und also wie gesagt, hier in Spanien ist die Strategie, wir reduzieren eure Renten nicht, wir stoppen sie nicht, wir frieren sie nicht ein, sondern Erhöhung. Eben um diese bekannten 0,25%. Aber das passiert jetzt eben schon seit 5 Jahren. Ne? Also wir verschlechtern eure Arbeitssituation, heißt es. Wir verschlechtern eure Lebenssituation ganz langsam, so dass ihr es nicht merkt. Ne? Und bisher hat es ja auch geklappt. Aber jetzt ist der Aufstand offenbar der Rentner da. Ne? Und wie Macron auch, ne? Wir erhöhen euch die Rente, nur, müssten Sie sagen, 0,25%, um die Renten zu retten. Ja, das hört sich so an wie der Vater, der sein Kind schlägt. Ja, und warum machst du das? Ich will ja nur das Beste für mein Kind. Ja, oder schlägt er seine Frau und sagt, ich schlage sie, weil ich sie liebe. Ja, das ist die Linie, die hier gefahren wird, sowohl hier als auch in Frankreich. Und ganz neue Vorstöße kommen auch aus dem Bankensektor. Die räuberischste, gierigste und raffgierigste Clique hat nun über einen ihrer höchsten Vertreter vorgeschlagen, dass man auch, wenn ein Rentner Hausbesitz oder eine Eigentumswohnung hat, könnte er ja von dieser Eigentumswohnung leben. Das heißt, dieser krumme Hund schlägt den Menschen vor, ihre Eigentumswohnung zu verkaufen und dann von dem Geld praktisch als Rente zu leben, dann brauchte der Staat sich nicht mehr um sie zu kümmern. So ein krummes Gehirn, das da mit seiner Raffgier und seinen Finanzmarktkumpels versucht, an die Renten und natürlich auch an das Eigentum zu kommen. Ähnliche Sachen sind in Deutschland passiert unter der Regierung Schröder, unter Hartz, dass da versucht wurde, Arbeitslosen, die etwas besaßen, zuerst einmal den Besitz anzurechnen. Oder wenn die Eltern etwas besaßen, dann hat man gesagt, gut, der Arbeitslose hat doch Eltern, die haben ein Haus, das haben die rausgekriegt. Also sollen die Eltern sich um den kümmern und ihr Haus verkaufen und solche Geschichten. Solche Vorstöße kommen immer wieder von den Reichen, von der Oberschicht, die versuchen, dem Volk das Ersparte aus den Taschen zu ziehen und auch die sozialen Errungenschaften wegzunehmen, so gut wie sie nur können. Aber die Leute haben gesagt, Schluss, wir haben die Schnauzen gestrichen voll von euren Lügen, von euren Räubereien, von euren verdrehten Argumenten, von euren krummen und schmutzigen Schachzügen, die ihr macht mit unserem Geld. Auf lange Sicht, das sagen Experten und das weiß mittlerweile jeder, das große Ziel dieser ganzen Aktionen, das öffentliche Rentensystem systematisch kaputt zu machen, zu überschulden und zu zerstören, ist natürlich zu privatisieren. Das große Ziel der Reichen und ihrer Cliquen ist natürlich, private Rentensysteme einzuführen, damit die Leute abdrücken und keine Rechte mehr haben und keine staatlichen Garantien auf eine Rente, sondern von privaten Finanzmärkten dann bis ans Ende ihres Lebens gelenkt zu werden und von ihnen ausgenutzt zu werden und von ihnen ausgeplündert zu werden. Und das ist ähnlich wie beim privaten Krankenversicherungssystem. Da ist der Privatkapitalist dann derjenige, der triumphiert und Herr über alle Dinge, über Leben und Tod sein wird. Das ist das Ziel des Kapitalisten. Deshalb, Leute, wählt Parteien, die für eine Stärkung des öffentlichen sozialen Rentensystems sind und für die öffentliche soziale Gesundheitsversorgung. Das ist der einzige Weg, der gegangen werden kann. Die Superreichen zahlen sich sowieso ihre eigenen Ärzte und ihre eigenen Renten in die eigenen Taschen. Ja, ich bin auch nicht mehr total dagegen, überhaupt zur Wahl zu gehen, wie früher, und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, ja, die Politiker da oben und die Parteien, die sind alle gleich, also das glaube ich nicht, also vielleicht ist es gar nicht schlecht, das kleinste Übel zu wählen. Auf der anderen Seite nützt auch das nichts, wenn ich gleichzeitig die Leute, sagen wir, auf der Straße auf der Straße demonstrieren, sich am Arbeitsplatz organisieren, konkrete Aktivitäten machen, jeden Tag am besten. Hier spricht die katholische Kirche. Und hier beginnen die Katastrophen und vermischten Meldungen im heutigen Niemandsland. Es ist Samstag, der 17. März 2018. Barcelona. Republik jetzt. Zehntausende Katalanen demonstrieren in Barcelona. Kataloniens Separatisten sind ungeduldig. Zehntausende forderten in Barcelona eine zügige Regierungsbildung. Doch die gestaltet sich schwierig. Aber die Stadt vom Blauen. Zehntausende Katalanen haben in Barcelona für die Unabhängigkeit der Region von Spanien demonstriert und für die schnelle Bildung einer Regionalregierung. Nach Angaben der Polizei nahmen an dem Marsch rund 45.000 Menschen teil. Zu der Großkundgebung hatte die katalanische Nationalversammlung ANC aufgerufen. Sie stand unter dem Motto Republika Ara, Republik jetzt. Viele Menschen schwenkten die Flagge der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung. Sie forderten die Bildung einer Regierung, die die Unabhängigkeit Kataloniens vorantreiben soll. Wir sind mehr als 2 Millionen Bürger Kataloniens, die jetzt ganz klar in Richtung einer katalanischen Republik vorankommen wollen, sagte ANC-Vizepräsident Agustí Alcoberro. Die Separatisten hatten bei der Neuwahl im Dezember zum Ärger der Zentralregierung in Madrid wieder eine Mehrheit errungen. Jedoch gestaltet sich die Regierungsbildung in der Krisenregion schwierig. Viele Spitzenpolitiker sitzen im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums vom vergangenen Oktober und einem daraus resultierenden Unabhängigkeitsbeschluss entweder im Gefängnis oder sind ins Ausland geflohen, so wie der Ex-Regionalchef Carles Puigdemont. Das katalanische Parlament hatte am Freitag die für Montag geplante Sitzung zur Bildung einer neuen Regierung auf einen unbekannten Zeitpunkt verschoben. Ein Richter hatte zuvor den Antrag des Präsidentschaftskandidaten Jordi Sanchez auf vorübergehende Entlassung aus der U-Haft zur Teilnahme an der Sitzung abgelehnt. Der Ex-ANC-Chef sitzt seit mehr als 4 Monaten wegen umstürzlerischen Verhaltens im Gefängnis. Wir sind hier, um seine Kandidatur zu verteidigen, zitierten Medien eine Lokalpolitikerin. Berlin. Die Mitglieder des Volkswagen-Konzernsvorstands kassieren für das abgelaufene Jahr deutlich mehr Gehalt als noch 2016. Insgesamt summieren sich die Bezüge auf rund 50,3 Millionen Euro. Noch 2016 hatte das Management des weltgrößten Autobauers rund 39,5 Millionen Euro erhalten. VW begründete den Anstieg vor allem mit der guten Geschäftsentwicklung. Spitzenverdiener unter den 10 obersten VW-Führungskräften ist Vorstandschef Matthias Müller, der mehr als 10,1 Millionen Euro einstrich. Ohne Nebenleistungen und Versorgungsaufwand kommt Müller 2017 auf rund 9,5 Millionen Euro. Personalchef Karl-Heinz Blessing bekommt an zweiter Stelle rund 5,2 Millionen Euro. Trotz Abgasskandal und Softwarebetrug stecken diese Leute sich die Millionen in die Taschen. Des deutschen Bundeskanzlers Helmut Kohl hörte. Straßburg. Zwei Katalanen, die ein großes Foto des spanischen Königspaars verbrannt haben, dürfen deswegen nicht bestraft werden. So urteilte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte am Dienstag in Straßburg. Die Aktion sei zwar provozierend gewesen, aber durch die Meinungsfreiheit gedeckt, hieß es in der Begründung. Die beiden Männer hatten bei einer Demonstration aus Anlass eines Königsbesuchs in Girona das Bild angezündet. Dafür waren sie von spanischen Gerichten wegen Beleidigung der Krone zu Geldstrafen in Höhe von je 2.700 Euro und zu einer Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt worden. Nun muss Madrid den Männern die Geldstrafen zurückzahlen und zusätzlich beide zusammen mit 9.000 Euro entschädigen. Als erste Wiedergutmachungsgäste legten 300 Jodler in Washington. Geheimdienste übernehmen die Regierung. US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen und den Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, Michael Mike Pompeo, zu dessen Nachfolger bestimmt. Das teilte der Staatschef am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter mit. Als Nachfolgerin von Pompeo ernannte er dessen Stellvertreterin Gina Haspel, die somit als erste Frau an der Spitze des Geheimdienstes stehen wird. Sie soll in Thailand an Folterungen in einem geheimen US-Gefängnis beteiligt gewesen sein. Schöne Visitenkarte also für diese Dame. Trump erklärte, er sei mit Tillerson seit einiger Zeit im Gespräch über dessen Zukunft gewesen und führte unterschiedliche politische Auffassungen, etwa zum Atomdeal mit dem Iran, als Begründung an. Der Staatssekretär im Außenministerium, Steve Goldstein, erklärte dagegen, Trump habe vor seiner Entscheidung nicht mit Tillerson gesprochen. Pinguine, die sie irrtümlich für argentinische Oberkellner. Münster, Thema Überwachung. Die 38 Jahre lange Beobachtung des Bürgerrechtlers Rolf Gössner durch den Verfassungsschutz wurde erneut für verfassungswidrig erklärt. Wie die Internationale Liga für Menschenrechte am Mittwoch informierte, fällte das Oberverwaltungsgericht OVG Nordrhein-Westfalen in Münster am Tag zuvor sein Urteil und bestätigte damit das Erstinstanzliche des Verwaltungsgerichts Köln vom 3.2.2011. Gössner wurde nach Auffassung des Oberverwaltungsgerichts tatsächlich unverhältnismäßig und grundrechtswidrig von 1970 bis 2008 von dem Geheimdienst beobachtet. Salvador da Bahia. Im brasilianischen Salvador da Bahia hat am Dienstagnachmittag Ortszeit das 14. Weltsozialforum WSF mit einer lautstarken Demonstration begonnen. Fahnen und Transparente der linken Parteien und der Gewerkschaften Brasiliens waren zu sehen und hier und dort auch die Flaggen der unzähligen internationalen Organisationen, die am WSF teilnehmen. Die Slogans der Sprechchöre richteten sich vor allem gegen die illegitime Putschregierung und deren neoliberale Projekte. Berlin, Washington. Der Spiegel schreibt diese Woche zum Thema Handelskrieg. Der US-Präsident macht ernst. Donald Trump zettelt einen Handelskrieg an. Er brüskiert Europäer und Chinesen und bedroht das deutsche Geschäftsmodell. Eskaliert der Konflikt, ist der Wohlstand des Landes in Gefahr. Europäer, Asiaten, aber auch die Amerikaner nehmen fassungslos zur Kenntnis, welch aberwitzige Vorstellungen der Präsident hat. Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen, belehrte Trump die verblüffte Weltöffentlichkeit. Gegen solche Voodoo-Ökonomie wirkt selbst der alte Wall-Street-Slogan »Gier ist gut« kaum mehr anstößig. Einer derartigen Provokation wollte die EU nicht tatenlos zusehen. Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker prächte vor und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen. Auf der Liste stehen Jeans, Kosmetika, Motorräder, Orangensaft, Whisky, Mais, Waren im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro. Der Zoll könnte 25% betragen. Was kommt als nächstes aus Washington, aus Brüssel und wie lange bleiben die Chinesen noch ruhig? Sie könnten zum Beispiel den Import von Sojabohnen aus Amerika stoppen. Das träfe die dortigen Farmer hart. Oder sie blockieren die Ausfuhr seltener Erden, spezieller Metalle, die für viele Hightech-Geräte unentbehrlich sind. Damit hat die Volksrepublik vor einigen Jahren schon einmal ihre Abnehmer aufgeschreckt. Ein Mechanismus könnte in Gang geraten, so fährt der Spiegel fort, der einmal angestoßen kaum mehr zu stoppen ist. Aktion, Reaktion, Gegenreaktion. Und dann folgt die Kettenreaktion. So wachsen sich einzelne Scharmützel zu einem globalen Handelskrieg aus. Der Konflikt, der sich hier anbahnt, ist ein Zeichen für die Zeitenwende, in der sich die globale Wirtschaft befindet. Bisher lief die Konjunktur in den meisten Regionen rund. Die Welt erlebte die seltene Phase eines synchronen Aufschwungs in den meisten Regionen. Diese bequeme Zeit jedoch dürfte bald vorbei sein. Die Zinsen steigen, die Verschuldung der öffentlichen Kassen wächst zusehends, sie raubt den Regierungen den Handlungsspielraum, manchen Staaten wird es bald wohl wieder schwerfallen, sich zu refinanzieren. Die Unsicherheit nimmt zu, wie die zunehmenden Kursschwankungen an den Finanzmärkten zeigen. In dieser heiklen Lage bremst der protektionistische Kurs der neuen Populisten und Nationalisten die weltwirtschaftliche Dynamik. Er gefährdet den Wohlstand der Nationen. Da ist sich die Mehrzahl der Ökonomen ausnahmsweise einig. Zollschranken bremsen das Wachstum, gefährden Arbeitsplätze und sie treiben die Inflation in die Höhe. Wird ein Handelskrieg entfacht, gibt es keine Gewinner. Am meisten aber hätten die Deutschen zu verlieren, sagt der Münchner Ökonom Gabriel Felbermeier. Es existiert kein anderes Land, das ähnlich stark davon betroffen wäre. Deutsche Exportfirmen haben im Amerika-Handel viel zu verlieren. Die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für ihre Produkte. Der Wert der Güter hat sich seit 1990 beinahe verfünffacht. Fast 10% aller Waren, die Deutschland ausführt, gehen über den Atlantik. Mehr als 1,5 Millionen Arbeitsplätze hängen direkt und indirekt vom Geschäft mit den Vereinigten Staaten ab. Allein der Export von Fahrzeugen macht etwa ein Viertel der Ausfuhren aus Deutschland in die USA aus. Knapp 500.000 Autos exportieren deutsche Hersteller nach Amerika. Weit mehr aber, rund 800.000 Fahrzeuge, stellen sie an US-Standorten her, für den dortigen Markt oder für Drittmärkte. Ja, lieber Herr, alles ist Gnade. Dir bleibt. Kommen wir zur Tagesschau in 100 Sekunden, übernommen von der ARD vom heutigen 17.03.2018. Meine Damen und Herren, willkommen zur Tagesschau. Chinas Volkskongress bestätigt Präsident im Amt. Vor einer Woche hatte das Parlament den Weg für Xi Jinping freigemacht, unbegrenzt viele Amtszeiten regieren zu können. Ebenfalls einstimmig votierte der Volkskongress für Xi als Vorsitzenden der staatlichen Militärkommission. Merkel zu Gesprächen in Paris. Die Kanzlerin hat mit Frankreichs Präsident Macron über die Pläne für eine Reform der Europäischen Union gesprochen. Beide Länder wollen bis Juni gemeinsame Vorschläge dazu machen. Seehofer zu Islamdebatte. Der neue Bundesinnenminister bekräftigte seine Aussage, dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre. Bundeskanzlerin Merkel widersprach. Sie sagte, Muslime und damit auch deren Religion, der Islam, würden zu Deutschland gehören. Söder ist neuer Ministerpräsident von Bayern. Der Landtag in München wählte den 51-Jährigen mit 99 der abgegebenen 169 Stimmen. Söder löst Horst Seehofer ab, der neuer Bundesinnenminister ist. Fußball-Bundesliga, 27. Spieltag. Stuttgart besiegte Freiburg mit 2:1. Die beiden Treffer für die Stuttgarter erzielte Gomez. Für die Freiburger traf Petersen zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Das Wetter: in der Mitte Schneefall und Glättegefahr. Tagsüber dann im Süden zunächst noch Regen, an den Küsten Schneeschauer, sehr windig. Höchstwerte -5 bis +10 Grad. Berlin, Thema Rüstungsexporte, blühende Geschäfte. Die geschäftsführende Bundesregierung hat seit der Bundestagswahl Rüstungsexporte im Wert von fast 2 Milliarden Euro genehmigt. Mehrere davon an Krisenstaaten. In einer Aufstellung des Wirtschaftsministeriums für die Grünen-Fraktion listet Staatssekretär Matthias Machnig von der SPD auf, von Anfang Oktober 2017 bis Ende Februar seien Waffenexportgesuche im Wert von insgesamt 1,942 Milliarden Euro positiv beschieden worden. Die größten Exporte betrafen mit rund 285 Millionen Euro Ägypten. Dahinter folgten Algerien mit rund 261 Millionen Euro sowie die USA. Ebenfalls genehmigt wurden Deals mit Indien, Katar und Pakistan. Noch im Januar hatte die geschäftsführende Regierung erklärt, die Beratung kritischer Vorhaben der nächsten Regierung überlassen zu wollen. Rüstungsausfuhren in Spannungsgebiete schloss sie vollkommen aus. Die Grünen werfen der geschäftsführenden Regierung wegen der erst jetzt vorgelegten Bilanz bewusste Täuschung vor. Bei den Rüstungsexportgenehmigungen ist von der versprochenen Zurückhaltung nichts zu erkennen, sagt die Grünen-Abgeordnete Katja Keul. Was für ein schöner Sonntag. Thema Spionage. Es heißt ja immer, unsere persönlichen Flugdaten seien sicher. Mal sehen, was passiert ist. Brexit-Deal und Flugdaten wurden nämlich gehackt. Die Hacker, die in den vergangenen Monaten das Auswärtige Amt angegriffen haben, interessierten sich für die Verhandlungen der Europäischen Union mit Großbritannien zum Brexit. Ein entsprechendes Protokoll befand sich unter den mindestens 6 entwendeten Dokumenten, ebenso wie Aufzeichnungen über EU-Gespräche zur Ukraine und zu Weißrussland. Sicherheitsbehörden machen die Hackergruppe Tola und ihre Kampagne Snake für den Angriff verantwortlich und sehen eine Verbindung mit dem russischen Geheimdienst FSB. Experten des russischen IT-Sicherheitsunternehmens Kaspersky Lab haben derweil herausgefunden, dass russischsprachige Hackergruppen sich einen regelrechten Wettbewerb um ihre Opfer liefern. Das treffe insbesondere auf die Gruppierungen Tola und APT-28 Fancy Bear zu. Den Wettbewerb um gemeinsame Ziele konnte Kaspersky bei Regierungsrechnern und Militäreinrichtungen in Asien nachweisen. Fancy Bear soll auch hinter dem Bundestagshack im Jahr 2015 stecken, bei dem rund 16 GB an Daten gestohlen wurden. Ein weiterer Hackerangriff traf das Bundesverwaltungsamt, wo am Donnerstag das Passenger Name Record System, PNR, für die Übermittlung von Fluggastdaten abgeschaltet werden musste. Nach einer EU-Richtlinie zur Terrorismusbekämpfung müssen Fluggesellschaften ab Mai für jeden Passagier 20 persönliche Informationen an die Behörden leiten. Die Informationen werden 5 Jahre lang gespeichert und bei Bedarf zwischen den EU-Staaten ausgetauscht. Das PNR-System befand sich kurz vor der Einführung in die Erprobungsphase. Thema Obdachlose in Deutschland, Thema soziale Kälte. Viele Obdachlose in Deutschland stammen aus Osteuropa. Hamburg galt als besonders hilfsbereit, inzwischen will die Stadt die Menschen loswerden. Etwa 2000 Obdachlose leben derzeit auf Hamburgs Straßen. Sie betteln oder verkaufen Zeitungen, einige haben schon am Vormittag eine Pulle Schnaps in der Hand. Männer, Frauen, auch Kinder nächtigen in Hauseingängen und Ladenpassagen, kampieren unter Brücken, zelten neben Bahngleisen. Erst am Dienstag starb einer von ihnen. Bei der Einfahrt in ein Parkhaus hatte ein Autofahrer den Schlafenden übersehen und mitgeschleift. Andere Städte haben das gleiche Problem mit Wohnungslosen. In Köln lagern nachts viele rund um den Dom. Ordner wecken sie auf, bevor die Touristen kommen. In Frankfurt am Main fliehen die Berber vor der Kälte nach unten und in die U-Bahn- und S-Bahn-Station Hauptwache. In Dortmund, wo 300 bis 400 Menschen auf der Straße leben, setzt die Stadt auf Abschreckung. 2017 verteilten Mitarbeiter des Ordnungsamtes mehr als 400 Knöllchen an Obdachlose, als handle es sich um Parksünder. Ein Mann, der vor einem Kiosk in der Innenstadt übernachtet hatte, erhielt ein Bußgeld von 20 Euro aufgebrummt, wegen Lagerns, Kampierens und Übernachtens an öffentlichen Plätzen. Rund die Hälfte der Wohnungslosen stammt aus Osteuropa. Seit sich in der Europäischen Union alle Bürger frei bewegen können, suchen vor allem Polen, Bulgaren und Rumänen in deutschen Großstädten nach einer Zukunft. Doch der rot-grüne Hamburger Senat versucht, den Zugang zu stoppen und die Gestrandeten zur Rückkehr zu bewegen. Als Hebel dazu dienen unter anderem die Vorschriften des Freizügigkeitsrechts. EU-Ausländer, die sich länger als ein Vierteljahr in Deutschland aufhalten, müssen belegen, dass sie eine feste Arbeit haben oder zumindest nachweislich eine Beschäftigung suchen. Wer das nicht kann oder will, soll raus. Denn die bettelnden Obdachlosen aus Osteuropa werden zunehmend als Ärgernis empfunden. Von Geschäftsleuten in der Innenstadt, die einen Protestbrief an den Senat schrieben. Von Bürgern und Touristen, die sich durch den Anblick oder die Anmache belästigt fühlen. Von Politikern der etablierten Parteien, die ein weiteres Erstarken der AfD fürchten. Hamburgs Innensenator Andi Grote spricht von Grenzen der Freizügigkeit. Sein Sprecher ergänzt: Wenn die Bewegungsfreiheit in der EU missbraucht werde, müsse ein Stoppsignal gesetzt werden. In der Praxis heißt das, auf Straßen und Plätzen werden ausländische Obdachlose immer öfter kontrolliert. Polizisten lassen sich Pässe und Papiere zeigen. Die Vorgehensweise ist umstritten. Zwar sind Kontrollen erlaubt, aber nur im Einzelfall, moniert Rechtsanwalt Heiko Habbe, ein Sozialrechtsexperte, der die Hamburger Diakonie berät. Die systematische Überprüfung ausländischer Wohnungsloser ohne akuten Anlass ist nach seiner Ansicht rechtlich nicht zulässig. Es folgen weitere Nachrichten aus dem Nahen Osten. Madrid, Meinungsfreiheit. Bilder des spanischen Königspaares zu verbrennen, ist also kein Verbrechen, wie wir eingangs festgestellt hatten, sondern von der Meinungsfreiheit geschützt. Das entschied also am Dienstag der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieser gab damit einer Klage von Enric Stern, 29, und Jaume Roura, 40, gegen den spanischen Staat statt. Die beiden Männer aus Katalonien waren 2008 vom spanischen Sondergerichtshof Audiencia Nacional zu 15 Monaten Haft und 2.700 Euro Bußgeld verurteilt worden. Ein Widerspruch vor dem Verfassungsgericht blieb erfolglos. Daraufhin zogen die beiden nach Straßburg. Spanien muss den Männern nun das Bußgeld zurückerstatten, 9.000 Euro Entschädigung zahlen sowie die entstandenen Ausgaben übernehmen. Das, was die spanische Justiz als Beleidigung der Krone ansah, fand 2007 statt. Stern und Roura nahmen an einer Demonstration anlässlich eines Besuchs des damaligen Königs Juan Carlos I. und seiner Gemahlin Sofia in der katalanischen Stadt Girona teil. Dabei wurden Parolen für die Unabhängigkeit Kataloniens und gegen die Monarchie laut. Einige Demonstranten, darunter Stern und Roura, verbrannten einen Karton mit einem Plakat des Königspaars. Sowohl unter den Richtern der Audiencia Nacional als auch denen des spanischen Verfassungsgerichts hatte der Fall heftige Debatten über die Grenzen der Meinungsfreiheit ausgelöst. In beiden Fällen setzten sich diejenigen durch, die im Verhalten der Männer eine Straftat sahen. Die öffentliche Verbrennung der Monarchenporträts sei nicht nur eine Beleidigung, sondern auch ein Zeichen des Hasses, heißt es im Verfassungsgerichtsurteil, das 7 von 11 Richtern unterzeichneten. Der Vorgang drücke in einer nur schwer zu übertreffenden Form aus, dass die Monarchen Ausschluss und Hass verdienen. Doch das verstößt nach Ansicht der Straßburger Richter gegen den Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben, steht dort zu lesen. Die Diskussion über die Meinungsfreiheit in Spanien geht derweil weiter. Dutzende von Rappern und Twitter-Aktivisten sind wegen Beleidigung der Krone sowie wegen Verherrlichung des Terrorismus angeklagt. Erst im Februar wurde der Rapper Valtonyc zu 3,5 Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt, weil er gegen Polizei, Monarchie und korrupte Politiker anrappte. Und nun bitten Sie das Bundeskriminalamt um Ihre Aufmerksamkeit. Wer erschoss Beat Ruh? Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Die Barcelona Nachrichten im heutigen Niemandsland vom 17. März 2018. Bilanz der Großdemo vom vergangenen 8. März 2018. Null verbrannte Container, null zerschlagene Geldautomaten an Banken, null kastrierte Penisse. 3 Millionen Machos beleidigt, 4 Millionen Macho-Neuronen kollapsiert und Herr Albert Riveras behauptet, er führe den Feminismus an. Rathaus. Eine Bilanz der ersten 100 Tage der alternativ regierten Rathäuser von Madrid und Barcelona zieht die Tageszeitung El País in ihrer Ausgabe vom vergangenen Sonntag. Ada Colau habe mit ihrer Politik sowohl den Zusammenprall mit der Stadt als auch mit dem Separatismus auszuhalten, heißt es dort. Besonders das konfliktgeladene Thema Wohnraum, Gentrifizierung und Vertreibung der autochthonen Bevölkerung sei die Flanke, an der Colaus Regierung am heftigsten angegriffen werde. 4.400 Sozialwohnungen hatte Colau zu Beginn ihrer Legislaturperiode versprochen. Am Ende werden es wohl nur 900 sein. Auch im Kampf gegen die Zwangsräumungen gibt es nur partielle Erfolge. Zwar wurde eine Vermittlungsstelle Zwangsräumungen vom Rathaus eingerichtet, dennoch gibt es immer noch zwischen 50 und 80 Zwangsräumungen pro Tag. Diese soziale Brutalität entzieht sich natürlich der Kompetenz des Rathauses. 24 Millionen Euro wurden bisher an 9.000 Personen als Mietbeihilfe vom Rathaus gezahlt. Und es wurde ein Zensus über leerstehenden Wohnraum in Barcelona durchgeführt. Dabei kam heraus, dass die meisten dieser leerstehenden Wohnungen sich im Besitz von Banken befinden. 1.100 Wohnungen wurden durch Druckmaßnahmen des Rathauses wieder dem Mietmarkt zugeführt. Thema Homophobie. Zwei junge Männer erlebten am Samstag eine schwulenfeindliche Aggression in der Nähe des Nordbahnhofs Estación del Norte hier im Zentrum von Barcelona. Eine Gruppe von ca. 12 Personen beschimpfte die beiden Männer, die Hand in Hand über den Platz Fort Pienc spazierten. Scheiß Schwule, Maricones de Mierda waren die Beschimpfungen. Die jugendlichen Opfer, die gelbe Schleifen der Independentistas trugen, berichteten der Polizei gegenüber, dass sie mit einer Flasche angegriffen und verletzt worden seien. Barcelona, Schwulentourismus. Die Tourismusindustrie Barcelonas wird eine Schwulen-Lesben-Offensive starten, um Kunden aus dem Geschäftsbereich mit speziellen Homo-Angeboten in die Stadt zu locken. Gay-friendly soll das Etikett heißen, das man sich anheften will. Ein Stadtviertel soll statt Eschample mit Geschample umworben werden. Der internationale Schwulentag soll mit 9 Events aufgepumpt werden und ein Euro Pride 2022 soll angesteuert werden. Thema Marathonlauf in Barcelona. 17.200 Teilnehmer waren am vergangenen Sonntag, dem 11. März, beim Zürich-Marathon in Barcelona dabei. Darunter 3.572 Frauen. Sowohl bei den Männern als auch bei den weiblichen Läufern gewannen ein Läufer und eine Läuferin aus Kenia. Herr Anthony Maritim mit 2 Stunden 8 Minuten und Frau Ruth Chebitok mit 2 Stunden 25 Minuten. Barcelona, Thema Separatismus. Mehrere 10.000 Menschen marschierten in einer Protestdemo am Sonntag durch die Innenstadt. Plakate mit den Separatistenführern Junqueras, Puigdemont, Sanchez und Cuixart waren zu sehen. Parolen für eine katalanische, von Spanien abgespaltene Republik wurden gerufen. Thema Schulabbruch. 2017 wurde in Katalonien ein Schulabbrecheranteil von 18% der Gesamtschüler verzeichnet. Damit liegt die Region Katalonien im Vergleich zu anderen Autonomien Spaniens an achter Stelle. Spanien hat 16 autonome Regionen. In einem Bericht der Franco-Buffel-Stiftung werden folgende Gründe dazu aufgezeigt. Starke Konzentration von lehrschwachen und sozial schwachen Problemschülern, der Niveauabfall in Schulen mit starker sozialer Benachteiligung der Schüler und natürlich auch der Abbau von Lehrerstellen und die Kürzungen im Sozialbereich in den letzten Jahren. Barcelona, Thema Armut. Über 200.000 Kinder leben in Katalonien in Armut. Das sind 25% aller Kinder. Dies geht aus einem diese Woche veröffentlichten Bericht von Save the Children hervor. Zwischen 2013 und 2016 ist demnach die Kinderarmut in Katalonien um 23% gestiegen. Ausgehen. 51,7% der Katalaninnen und Katalanen essen abends am Wochenende im Restaurant. Wie eine Studie der Generalitat zu Essgewohnheiten und Konsumverhalten in Katalonien diese Woche enthüllt. Junge Leute sind diejenigen, die am meisten pro Abendessen ausgeben, nämlich 22,10 Euro. Thema Raval Barcelona. 9 Narcopisos. Das sind von Drogendealern besetzte Wohnungen, die gleichzeitig Sozialwohnungen sind, wurden bei Inspektionen durch das Rathaus identifiziert. Keine dieser 9 Wohnungen wurde bisher für Wohnzwecke vom Rathaus instand gesetzt bzw. dem Sozialwohnungsmarkt zugeführt. Thema Demos. Die Yayo Flautas haben wir heute, 17. März, eine mächtige Demo im Zentrum von Barcelona angekündigt, um gegen die von der Regierung seit Jahren praktizierten Rentenkürzungen, das heißt Scheinerhöhungen von 0,24%, die zwischen 2 und 3% unter der Inflationsrate liegen, zu protestieren. Auch in anderen Landesteilen sind Demos und Proteste geplant. Und auch die jungen Leute machen ihrer Wut Luft. Am Donnerstag zogen tausende Studentinnen und Studenten durch die Innenstadt, um gegen die hohen Studiengebühren zu protestieren. Sie fordern eine Senkung von 30%. Stundenlang wurde die Via Laietana blockiert. Die Stundengebühren werden als missbräuchlich bezeichnet. In den letzten 5 Jahren sind die Studiengebühren um insgesamt 143% gestiegen. Niemandsland. Ràdio Contrabanda FM 91.4 de Barcelona. Die letzte Viertelstunde hier im Niemandsland. Werner, du hast Kulturgüter dabei. Ja, ein Buch in erster Linie ist ja jetzt zurzeit Buchmesse in Leipzig und der Name, um den es geht, ist Wolfgang Schorlau. Leider werden den nicht viele kennen. Ich kannte den auch nicht bis vor ein paar Monaten, wo man mir dann die Gerli aus Hamburg die schützende Hand mitgebracht hat. Denglers achter Fall. Also das habe ich dann gelesen, das war sein letztes Buch und also ein super spannender Politkrimi, da ging es um den Fall der NSU, der Nationalsozialistischen Untergrunds, wo der Staat also 10 Jahre lang, wie wir inzwischen wissen, seine Version verteidigt hat. Die ermordeten Ausländer, hauptsächlich Türken, sind die Opfer von Banden, von ausländischen Mafias und so. Und dann erscheint Dengler, also früherer BKA-Zielfahnder und jetziger Privatdetektiv Georg Dengler, der kümmert sich dann um den Fall, wird angesetzt darauf, sein achter Fall, und dann rollt er nach und nach die Sache von unten auf, ne? Also die ganzen Implikationen vom Verfassungsschutz, Geheimdiensten und so weiter. Und jetzt hat also in seinem neuen Buch der Dengler seinen 9. Fall. Und Name des Buches ist Der große Plan. Ist so ähnlich strukturiert wie alle praktisch seine ganzen Politkrimis, ja. Und so zwei Erzählstränge. Die Sache wird beleuchtet aus zwei Perspektiven. Zum ersten Mal von einem SS-Offizier in Athen, also von Nazi-Deutschland besetzten Griechenland, wo es geht um das Massaker, das die SS damals in der griechischen Stadt Distomo begangen hat, wo über 200 Personen, hauptsächlich Frauen und Kinder, umgebracht wurden. Das ist die eine Linie, und die andere dann heute, also eine andere Diktatur, nicht mehr Nazi, auch nicht die griechischen Obristen, sondern die Troika-Diktatur in Griechenland. Und da wird dann er angesetzt, der Privatdetektiv Dengler, auf die Entführung einer hohen Beamtin vom Auswärtigen Amt. Ne? Und dann der Zusammenhang zwischen diesen zwei Perspektiven, der wird dann ganz am Ende vom Buch am Ende erklärt. Ja. Also ich habe das aus der Neuen Welt, und nach der Jungen Welt, Schorlau selber sagt dann dazu im Nachwort, in der gegenwärtigen Misere Europas das Verhältnis des ökonomisch stärksten zum schwächsten Mitgliedstaat der Eurozone literarisch zu untersuchen, schien mir eine geeignete Methode zu sein, die Probleme unseres krisengeschüttelten Kontinents besser zu verstehen. Das Ergebnis sei aber wenig ermutigend. Die Unerbittlichkeit, mit der Norden und insbesondere Deutschland Griechenland behandeln, stimme nicht optimistisch, dass es gelinge, in dem auseinandertriffenden Europa den nötigen Zusammenhang zu schaffen. Sein Ausgangspunkt sei die Frage gewesen, auf welchen Konten die vielen Milliarden letztlich landeten, die zur Griechenlandrettung ausgegeben wurde. Und wir ahnen schon, auf den Konten der Banken, hauptsächlich der französischen und der deutschen Banken. Und am Ende sagt dann noch die junge Welt, also wer wissen will, wie der Klassenkampf von oben organisiert wird, der kann das hier studieren. Das Buch bedient das Bedürfnis nach Informationen und Darstellungen von Zusammenhängen, insbesondere von Herrschaftsmechanismen. Im Grunde hat Schorlau ein neues Genre begründet, in dem mit literarischen Mitteln kriminalistisch oder journalistisch zusammengetragene Fakten zu einem Ganzen gemacht werden. Und also das ist der letzte Satz dazu, laut Junge Welt, besser als jedes Sachbuch. Wolfgang Schorlau, der große Plan, Denglers neunter Fall bei Kiepenheuer und Witsch. Leider ein bisschen teuer, 14,99 Euro. Aber ich habe das starke Gefühl, das wird sich lohnen. Kino, die letzten paar Minuten noch. Ich habe einen lustigen Film gesehen, den neuen Film von Santiago Segura. Ich weiß nicht, ob dir dieser Mann ein Begriff ist, Werner. Der hat die berühmten Torrente-Filme gemacht, Torrente 1, 2, 3, 4, 5. Der ist ein Meister des groben, obszönen spanischen Humors. Seine Filme sind underground-mäßige Karikaturen des spanischen faschistischen Macho-Typen, der mit obszönen Gemeinheiten seine Umwelt, Leute, die noch dümmer sind als er, reinlegt und damit zwar streckenweise triumphiert, aber dann selber immer wieder auf die Nase fällt. So ein Typ wurde von Santiago Segura dargestellt. Frauen mochten seine Filme nicht, weil da zu viel Zoten und zu viel Pipi Kaka Kulo, zu viel ja von Kot und Urin die Rede war und von fiesen Männergeschichten. Also hat er versucht, einen Film zu machen, der auch den Frauen gefällt. Dieser Film heißt Ohne Umschweife Sin Rodeos. Da spielt eine wunderbare Maribel Verdú die Hauptrolle. Und es ist die Geschichte einer Frau, die einsteckt und einsteckt und einsteckt von ihrem idiotischen Chef, der ein Cretin ist, der die Firma von seinem Vater übernommen hat, der nur junge, hübsche Mädchen einstellt, die dumm sind wie Bohnenstroh. Aber sie hat die ganze Arbeit. Dann hat sie zu Hause einen Mann, der ist nicht ihr Mann, sondern ihr Lebenspartner, der lebt wie ein Parasit in ihrer Wohnung, nennt sich Künstler, malt monatelang an einem Bild, das er meine Wut und meine Melancholie nennt und dann kommen drei schwarze Striche dabei heraus und solche Geschichten. Irgendwann ist es dieser Frau zu viel, sie hat die Schnauze voll, sie geht zu einem Lebensberater, der wird gespielt von Santiago Segura selbst. Das ist da so eine Art Kugel- und Zauberfreak, so eine Art Handlesefreak, der ihr dann ein Mittel gibt und dieses Mittel bewirkt eine sehr starke Veränderung. Mehr will ich nicht verraten. Dieser Film ist lustig anzuschauen, eine toll gemachte Komödie und damit versucht Santiago Segura ein bisschen seinen Ruf als Ekelmacho zu verbessern, zu korrigieren. Der läuft hier in den Kinos. Werner, was hast du gesehen? Ich habe nichts gesehen im Kino und da gehe ich ja inzwischen sehr selten hin, weil es einfach zu teuer ist. Aber nächsten Dienstag im Goethe-Institut wieder, da ist es gratis, da gibt's This Ain't California. Also ich habe ja in den 70er Jahren in Berlin gewohnt und ich hatte schon damals das Gefühl, dass dann sind wir ab und zu auch nach Ost-Berlin rüber, haben da leibhaftige Ossis kennengelernt, ne? Und da hatte ich immer schon damals das Gefühl auch, dass eigentlich die Ossis mehr über die Wessis wussten und das Leben in der Bundesrepublik als umgekehrt, als wir über das Leben in der DDR. Und zu diesem Thema ist jetzt ganz gut, wenn da jemand noch was aufarbeiten will oder das Gefühl hat, er hat auch noch Nachholbedarf. This Ain't California, das Dokumentarfilm, heißt es hier in der Ankündigung, voller Vitalität über die Subkultur der Skater in der DDR der 80er Jahre. Der Regisseur mischt Super 8 Aufnahmen, die die Skater selbst gemacht haben, mit aktuellen Interviews, in denen sie sich an ihre kleinen Eskapaden mitten in einer grauen und extrem reglementierten Gesellschaft erinnern. Skaten ist eine Form der Befreiung. Der Film kommt mit Leichtigkeit und einem starken Soundtrack daher, der keine Grenzen kennt, genauso wenig wie die Lebensfreude der Protagonisten. Am Dienstag um 20 Uhr im Goethe-Institut. In Kreuzberg am Meer, lest deine Rauchzeichen und spring hinterher. Tauche durch Spritzen, die Haut aufgerissen. Für dich fress ich Scherben, für dich will ich sterben. Wenn man Leben umdreht, heißt es Nebel. Erfüllt das Prinz Charles sich durch Training mit dem Säbel. Kämpf mich durch goldene Masken, ich mach alles platt. Was im Weg steht, dreh dich unter Blasse. Deine Schönheit machte mich fertig, jetzt sind deine Augen schwarze Löcher. Sid Barrett, sie erkennen mich nicht, wollen mich nicht erkennen. Etwas Dunkles hat dich weggenommen, die Stadt beginnt zu brennen. Scheiße, ich bring dich raus, greife deine Hand, du schüttelst nur den Kopf, zerfällst zu Staub. Alles was ich weiß und glaub ist am Zerbrechen, in meinen Augen schwarze Flecken. Wir alle sind verrückt, nur manche können's besser verstecken. Bitte sag mir, was ein Kreuzberg am Meer bringt, wenn man darin ertrinkt. Bitte sag mir, was ein Kreuzberg am Meer bringt, wenn man darin ertrinkt. Auskühlen und treten, verzweifeln und beten, Wasser in die Lunge saugen, Augen verdrehen. Auskühlen und treten, verzweifeln und beten, Wasser in die Lunge saugen, Kreuzberg am Meer. Weil er sich hinlegt und stirbt. Doch ein Mensch ist ein Mensch, weil er träumt und fantasiert. Er ist oversext und underfuckt. Denn das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite eines Tumblr-Blocks. Und das in einer Stadt, in der ein Denkmal von Sven Mark war, als Leuchtturm dient und dich beschützt vom Saufen auf dem Marktplatz. Das in einer Stadt, in der scheinbar alles gilt, Exzess und Extrem. Du bist stark, du bist schön. Und am 23. kehren wir zu unseren Eltern zurück und erzählen ihnen Lügen aus der Welt des Großstadtglücks. Verschweigen ihnen den Zweifel, greifen zu bei den Kartoffeln. Nachts zum zweiten Weihnachtstag, Dorf Disco besoffen und dann hoffen, dass es klappt mit der Liebe, den Projekten. Angst vor Mittelmaß, unbefriedigt und perfekt. Porno gibt's, Konfetti, Regen und bedingungslose Liebe. Alles verschwindet zwischen miesen Perspektiven und steigender Miete. Dann gibt es einen Film, der heißt Der Hauptmann. Der kam gestern in Deutschland in die Kinos und dazu gibt es in der Taz eine interessante Filmbesprechung. Der Hauptmann, Regie von Robert Schwenktke mit Max Hubacher in der Hauptrolle, Friedrich Lauck und vielen anderen, 119 Minuten, eine Koproduktion Deutschland, Frankreich, Polen. Und die Taz sagt hierzu, ein verstörender Actionfilm über deutsche Kriegsverbrechen im April 1945, Der Hauptmann von Robert Schwenktke. Wo ist denn das kleine Schweinchen? Was? Wo ist das kleine Schweinchen? Freitag meldet sich zur Stelle. Hab meine Einheit verloren. Und bitte gehorsamst mich, Herrn Hauptmann unterstellen zu dürfen. Jetzt erstmal Achtung! Und zwar Dalli! Dann los! Bitten, Herrn Hauptmann uns unterstellen zu dürfen. Können Sie mir erklären, warum Ihre Truppe ohne klaren Marschbefehl ist? Wir sind auf Sondereinsatz. Mit welcher Vollmacht? Vollmacht von ganz oben. Ganz oben. Halt! Das ist Hauptmann Herold, der ist auf Sondereinsatz. Wir kennen uns doch. Der Hauptmann soll Bericht erstatten. Also habe ich Hauptmann Herold von unserem kleinen Lagerungsproblem erzählt. Der innere Lagerbereich untersteht der Justizbehörde. Da muss ich Ihnen wohl die nötige Befugnis erteilen. Endlich passiert was. Alles aufstellen! Drei Gruppen zu 30? Na, dann halten wir uns besser ran. Die unschuldige Begründung für das Tragen einer Uniform ist die Ordnungsfunktion. Als Willy Herford, gespielt von Max Hubacher, zum ersten Mal die Hauptmannsuniform überstreift, zieht für einen Moment Ruhe ein in das Chaos von Kriegsszenen, die den Anfang von Robert Schwenktkes Film Der Hauptmann ausmachen. Die Dinge scheinen wieder eine Ordnung zu haben, wie man so sagt. Der junge Mann, den man bis dahin als gehetzten und gejagten Deserteur erlebt hat, dem Erschießungstod mehrfach nur knapp entgangen, betrachtet sich im Spiegel und wischt sich die Drecksspuren aus dem Gesicht. Die Uniform, sauber, steif und schnittig, steht ihm. Aber mehr noch, sie lässt im potenziellen Opfer den potenziellen Täter aufscheinen. Mit Szenen, wie sie direkt aus Hieronymus Boschs Skizzenblock stammen könnten, lässt Schwenktke den Film beginnen. Man schreibt April 1945, der Krieg ist verloren. Während die zukünftigen Besatzer näher rücken, treiben versprengte deutsche Truppen hinter der Front ihr Unwesen, flüchtend und plündernd, immer auf der Suche nach Proviant. Wer erwischt wird, dem droht der kurze Prozess durch sofortiges Erschießen. Auch die Bauern, die einen Dieb im Stall erwischen, fackeln nicht lange und stechen mit Mistgabeln zu. Der einfache Soldat Herford ist desertiert und seinen Verfolgern entkommen. Dann findet er besagte Hauptmannsuniform und kaum, dass er sie anhat, tritt ein anderer versprengter Soldat, gespielt von Milan Peschel, an ihn heran mit der Bitte, sich ihm unterstellen zu dürfen. So beginnt nicht etwa eine wunderbare Freundschaft, sondern der Inbegriff einer Schreckensherrschaft. Die Uniform macht's möglich. Der Film ist übrigens, ich habe hier Teile des Films und den Trailer auf YouTube, der Film ist übrigens in Schwarz-Weiß gedreht. Bleib gerade, Herold, antreten! Hier sind wir durch. Die Lage ist immer das, was man rausmacht. Lieber Herr Hauptmann. Ja, das bin ich. Der Hauptmann. Sehr vielversprechend der Film für Fans, die sich mit dem Thema Krieg, mit dem Thema Soldatenleben beschäftigen wollen. Ein sehr kritischer und sehr harter Film. Werner, wir müssen raus. Was hast du an abschließenden Worten zu sagen? Ja, dann, wenn wir raus müssen, müssen wir raus. Ne? Also insgesamt bin ich guter Dinge natürlich. Ne? So, man hat das Gefühl, es tut sich was in letzter Zeit. Und zuerst die Frauen am 8. März, dann die Studenten gehen wieder auf die Straße, die Rentnerinnen und Rentner. Und dann dieses Urteil, dass man jetzt auch Fotos vom König verbrennen darf. Ich habe das übrigens gleich gemacht, habe dann aber gedacht, König reicht nicht, da nehmen wir gleich den Rajoy und andere auch noch dazu. Es macht wirklich Spaß, diese Fotos zu verbrennen. Ja? Aber natürlich können wir da dabei nicht stehen bleiben. 1789 haben sie ja auch nicht nur die Fotos verbrannt von diesen absolutistischen Fürsten da. Ne? Also gut, das heißt für uns, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt und das werden wir jetzt tun. Ich sage auf Wiederhören, verehrte Hörerinnen und Hörer. Werden Sie glücklich und werden Sie froh. Die heutige Niemandsland-Sendung wird ab nächste Woche im Podcast zu hören sein unter www.niemandsland.contrabanda.org. Ein schönes Wochenende. Adeo, agur, goodbye, tschüss. Keine Angst, so sprach der Löwe zu dem Schaf. Kann deine Wut verstehen, weil es deinen Vater traf. Doch der Allmächtige, er schickte mir sein Plan. Wir nehmen Rache für die Rache, für die Rache von so vielen Jahren. Und der Sturm von Explosionen weht über Generationen. Wählt gute Zeit, gute Zeit, ihr Herren, und so wird die Erde löst. Krieg. Denken allen Ernstes, dass ihr Volk sie dafür liebt. Bauen sich selber Monumente zu ihrem Ruhm. Was sagt mal ehrlich, Leute, wer dreht sich schon danach um? Weil es schon im Ansatz falsch ist. Und jeder alte Bauer weiß es. Wählt gute Saat, gute Saat. Yeah. Und so